Angst und Ängste. John Doe. Eine weitere Sache. Ich werde eine Vorwarnung brauchen oder eine Art Benachrichtigung ein paar Wochen, bevor all das veröffentlicht wird. Antwort Süddeutsche Zeitung. Kein Problem. John Doe. Kurz vor Veröffentlichung will ich es vielleicht meiner Familie erzählen. Ich habe mich noch nicht entschieden, es könnte das Risiko erhöhen. Ich werde es auch ein paar Freunden erzählen, denen ich vertraue, nur für den Fall, dass mir oder einem von ihnen etwas passiert. SZ. Das könnte diese Leute gefährden. John Doe. Ich weiß. Auf gewisse Weise sind sie sowieso gefährdet. Ich werde ihnen nicht alles erzählen, nur so viel, wie sie wissen müssen und vor allem, wie sie im schlimmsten Fall die Süddeutsche Zeitung erreichen. Falls mir etwas zustößt oder ich verschwinde, will ich, dass es mindestens eine Person gibt, die wirklich versteht, warum. SZ? Okay. John Doe? Für wann ist die Veröffentlichung denn geplant? SZ? Frühjahr. November schaffen wir nicht mehr. Es ist zu groß geworden. John Doe? Frühjahr? Wer weiß, ob wir alle dann noch leben? SZ? Werden wir. Werden wir. John Doe? Haben Sie keine Angst? Sie als Journalisten liefern die Munition, mit der gegen sehr mächtige Männer geschossen werden wird. Ihre Namen werden in der Autorenzeile stehen und in all den Zeitungen. Nicht meine. Klammer auf hoffentlich. Klammer zu. Diese Frage hören wir jetzt immer öfter von den eingeweihten Kollegen. Haben wir Angst? Solange wir nicht darüber nachdenken, haben wir keine Angst. Und wenn wir darüber nachdenken, dann irgendwie schon. Vielleicht nicht direkt Angst. Es ist eher ein Unbehagen, das wir nicht kennen von unseren bisherigen Geschichten. Warum soll man noch Angst haben, wenn man, wie wir zuletzt gegen den ADAC, die Skandalfirma Bayern, Ei, die katholische Kirche oder selbst gegen deutsche Waffenfirmen recherchiert? Deutschland ist ein sehr zivilisiertes Land, was Widerstand gegen die Presse angeht. Jedenfalls, solange man sich nicht mit Neonazis oder gewaltbereiten Salafisten anlegt. Hier wird höchst selten gegen Journalisten ermittelt, wie im Fall des Blogs netzpolitik.org. Aber sie werden nicht verhaftet, verprügelt, entführt oder getötet. Allerdings übersteigt diese Recherche alles, was wir bisher gemacht haben, um den Faktor 10 oder 15, wie auch immer. Einer der Gründe, warum uns die internationale Kooperation eine so gute Idee scheint, ist unsere Sicherheit. Mittlerweile hat eine dreistellige Zahl Journalisten Zugriff auf unsere Daten. Es ergäbe also wenig Sinn, ausgerechnet uns aus dem Weg zu schaffen. Die Berichterstattung würde dadurch nicht gestoppt, im Gegenteil. Es würde ihr noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Andererseits sind es nun mal wir, die die Daten dem ICIJ und damit Dutzenden Medien weltweit zur Verfügung stellen. Würde jemand ein Exempel statuieren wollen, damit solche lästigen Journalistenkooperationen nicht weiter zunehmen, bei uns wäre er nicht ganz falsch. Und leider haben wir mittlerweile genug Personen gefunden, die wahrscheinlich nicht tagelang schlecht schlafen würden, weil sie uns einen Schlägertrupp geschickt hätten. Drei Firmen haben wir mittlerweile ausfindig gemacht, in denen Sergei Roldugin, der Cellist und Freund von Wladimir Putin, auftaucht. Neben der International Media Overseas, auf die wir bereits zu Beginn unserer Recherchen gestoßen sind, haben wir noch zwei Firmen namens Sonet Overseas Incorporated und Raita Limited. Alle drei liefen auf den Namen eines Mannes, der noch 2014 in einem Interview erklärt hat, kein Unternehmer zu sein und erst recht keine Millionen zu besitzen. Dann sind wir gespannt, wem das alles gehören soll. Die Firmen sind Teil eines verästelten Netzes an Briefkastenfirmen, in das noch weitere Personen aus Putins Umfeld verwickelt sind, gemeinsam mit eher unbekannten Bankern und Geschäftsmännern, die aber fast ausschließlich aus St. Petersburg kommen, jener Stadt, in der Putins Aufstieg seinen Anfang nahm. In den Unterlagen zu den Offshore-Firmen bei Mossack Fonseca ist von Deals mit Aktien diverser großer russischer Unternehmen die Rede. Und es geht um viel Geld. Unglaublich viel Geld. Viele Experten, vor allem westliche, gehen davon aus, dass der russische Staatschef, der sein Einkommen 2014 auf 7,65 Millionen Rubel bezifferte, umgerechnet sind es 119.000 Dollar, über Strohmänner Anteile an wichtigen Großunternehmen hält. Der russische Analyst Stanislav Belkovsky schätzte Putins Vermögen bereits 2007 auf mehr als 40 Milliarden. Allerdings ohne das belegen zu können. Es kursieren eine Menge ähnlicher Schätzungen von Putins Vermögen. Sie unterscheiden sich nur in der Frage, ob Putin am Ende eher 10 Milliarden, 40 oder 200 Milliarden gehören. US-Dollar, versteht sich. Steckt also Putin dahinter? Es würde passen. Unsere internationale Russland-Taskforce, eine gute Handvoll Reporter, geht Firma für Firma und Vertrag für Vertrag des schwer zugänglichen Firmennetzwerks um den Cellisten durch und tauscht wöchentlich Recherchestände aus. In einigen Wochen, wenn sich alle Projektpartner in München treffen, wollen wir über unsere Funde sprechen. Wir stoßen nämlich schon jetzt auf seltsame Dokumente. Rückdatierte Verträge, Kredite, die womöglich nie zurückgezahlt werden, mysteriöse Überweisungen. Wir zählen die Summen zusammen, die über die Konten der Firmen im Roldugin-Netz geflossen sind und kommen schon jetzt auf mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar. Wir sind aber lange nicht durch damit. In Russland ist seit dem Zerfall der Sowjetunion vieles vorstellbar. Aber dass ein Cellist wie Roldugin mit hunderten Millionen Dollar operiert, er nicht. Hinter ihm müssen weit mächtigere Personen stehen. Damit sind wir zurück bei der Frage nach der Angst. Als das russische Forbes-Magazin 2004 erstmals eine Liste der 100 reichsten Russen veröffentlichte, etliche davon finden wir auch in unseren Daten, wurde nur wenige Wochen später der Chefredakteur des Magazins vor dem Redaktionsgebäude erschossen. Die russische Journalistin Anna Politkovskaya, die viel über Russlands Tschetschenienkrieg berichtet hat, wurde 2006 im Treppenhaus ihres Moskauer Wohnhauses ermordet. Die Auftraggeber des Mordes sind bis heute unbekannt. Aber das Datum der Tat kennt jeder in Russland, den 7. Oktober 2006, Wladimir Putins 54. Geburtstag. Da ist es wieder, dieses diffuse Unwohlsein. Aber was sollen Roman Anin und Roman Schleinow sagen, unsere russischen Kollegen, die seit einigen Wochen mit im ICIJ-Team sind? Roman Anin hat als Sportreporter bei der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta angefangen und sich innerhalb weniger Jahre einen Namen als einer der hartnäckigsten Investigativreporter Russlands gemacht, weil er Korruption und Vetternwirtschaft beim Militär in Politik und Wirtschaft aufgespürt und angeprangert hat. Anin hat beispielsweise die Bauaufträge für die Olympischen Spiele in Sotschi öffentlich gemacht. Aufträge, von denen Gefolgsleute Putins profitierten. Er weiß, dass er in Gefahr ist und dass es keine Sicherheit gibt. Seit 2000 sind vier seiner Kollegen bei Novaya Gazeta ermordet worden. Jetzt arbeitet Anin für das Netzwerk OCCRP und andere Medien. Zuletzt schrieb er für die Nachrichtenagentur Reuters an Genosse Kapitalismus, eine Serie über die korrupte Elite Russlands. Der andere Journalist ist Roman Schleinow. Er arbeitet zu diesem Zeitpunkt als Investigativjournalist bei der Tageszeitung Vedemosti, einem Gemeinschaftsprojekt vom Wall Street Journal, einem russischen Verlagshaus und der Financial Times. Mittlerweile arbeitet Schleinow wie Roman Anin für das OCCRP. Er hat in den letzten Jahren viel über die Skandale berichtet, die Putins Aufstieg begleitet haben. In unser mehrfach gesichertes Forum können beide Kollegen nicht, denn dafür braucht man unter anderem ein Smartphone. Ein Smartphone-Programm ist ein Teil des komplizierten Verschlüsselungssystems. Roman Anin und Roman Schleinow nutzen aber aus Sicherheitsgründen keine Smartphones. Roman Anin hat auf seinem Handy schon einmal Späh-Software gefunden. Also tauschen wir unsere Rechercheergebnisse mit beiden daher zunächst nur über verschlüsselte E-Mails aus. Sicherheit geht vor. Auch wir zwingen uns zu Disziplin mit unseren Daten und Geräten. Alle Festplatten werden standardmäßig verschlüsselt und alle losen Festplatten in einen Safe gepackt. Einen Teil der Festplatten lagern wir in der Redaktion, einen anderen an einem sicheren Ort außerhalb. Unser Projektraum wird speziell und doppelt gesichert. Der neue Computer bekommt sogar noch ein abschließbares Gehäuse extra, das wiederum angekettet ist, sodass man nicht einfach den ganzen PC davontragen kann. Alle Schrauben des PC-Gehäuses malen wir außerdem mit Glitzernagellack an. Richtig, Glitzernagellack. Unsere Kinder wären neidisch, wenn sie das wüssten. Aber dazu hat uns ein Sicherheitsexperte geraten. So würden wir sofort sehen, wenn sich jemand an dem Gehäuse zu schaffen gemacht hätte, sagt er. Einfarbigen Nagellack könnte man einfach überlackieren. Bei Glitzernagellack fiele das auf. Allerdings zielen diese Maßnahmen nur auf die Sicherheit der Daten. Uns beiden hilft Glitzernagellack im Zweifel eher nicht, wenn uns jemand besuchen kommt. Aber was hilft? Wir fühlen uns nicht so gefährdet, dass wir über schusssichere Westen nachdenken. Aber wir empfehlen allen Kolleginnen und Kollegen, die mit uns an Prometheus arbeiten, zumindest ihre Adresse beim Einwohnermeldeamt sperren zu lassen. Denn eigentlich kann sich jeder beim Einwohnermeldeamt als Journalist ausgeben, nach unserer Adresse fragen und bekommt sie in der Regel. Das wissen wir, weil Name und Foto von einem von uns schon mal auf einer Neonazi-Seite gefunden wurde, in einer Art Steckbrief. Versehen mit dem Hinweis, man könnte dem Obermeier doch mal einen Besuch abstatten. Seither steht der Name nicht mehr auf dem Klingelschild. Die Adresse ist bei den Behörden gesperrt für jeden, der von außen fragt. Das wird fortan die Standardeinstellung sein. Aber nochmal, wir leben in Deutschland. Ein Traum von einem Land für die allermeisten investigativ arbeitenden Journalisten. Für unsere ICIJ-Kollegen in Afrika, Nahost, Osteuropa oder Lateinamerika werden die Rechercheergebnisse um ein Vielfaches gefährlicher sein und die Bedrohung alltäglicher. Ein ägyptischer Kollege etwa bekam schon während der Swissleaks-Publikationen im Februar 2015 einen Anruf vom Geheimdienst. Wehe Ihnen, warnte der Mann am anderen Ende der Leitung, wenn Sie über folgende Themen berichten. Es folgte eine Aufzählung. Der Kollege hat die Warnung verstanden und befolgt. Das hätten wir wohl auch gemacht. Wir sind ja nicht wahnsinnig. Es ging damals, so haben wir es verstanden, um ein bestimmtes Königshaus im Nahen Osten. Diesmal haben wir so ziemlich jedes Herrscherhaus in Nahost in den Daten, zusammen mit afrikanischen Despoten, osteuropäischen Oligarchen, lateinamerikanischen Machthabern, Mitgliedern international agierender Mafiabanden und anderen Verbrechern. Einige aus dem weiter wachsenden Prometheus-Team werden nicht frei berichten können oder Probleme bekommen. Khadija Ismailova kann nicht einmal mitrecherchieren. Sie sitzt in einem aserbaidschanischen Gefängnis. Mit Khadija haben wir 2013 an Offshore-Leaks gearbeitet. Sie recherchierte die Offshore-Beteiligungen von Mitgliedern der Familie des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev. Khadija arbeitete damals für das mittlerweile abgeschaltete Radio Free Europe und das OCCRP, einen Zusammenschluss investigativer Journalisten aus Südeuropa, dem Kaukasus und Zentralasien. Sie machen das, was lokale Medien meist aus Angst vor Repressalien oder wirtschaftlichem Druck kaum mehr machen, recherchieren, aufdecken und publizieren. Mehrere Mitglieder der aserbaidschanischen Präsidentenfamilie hielten laut Khadijas Offshore-Leaks-Recherchen Anteile an Briefkastenfirmen. Allein die beiden Töchter, Arsu und Leila, haben offenbar 2008 drei Offshore-Firmen auf den britischen Jungferninseln gründen lassen. Der Präsident selbst und seine Frau, Meriban, immerhin ein Parlamentsmitglied, haben demnach 2003 ebenfalls ihre eigene Offshore-Firma erworben, die Rosamund International Ltd. Wer in Aserbaidschan solche Geschäfte aufdeckt, lebt gefährlich. Reporter ohne Grenzen führt Aserbaidschan 2015 auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 162 von 180. Khadija Ismailova ließ sich nicht abschrecken, obwohl sie immer wieder Drohungen erhielt. 2013 wurde sie kurzzeitig festgenommen und als sie 2014 von ihrer Europareise zurückkehrte, wurde sie am Flughafen in Baku stundenlang vom Zoll festgehalten. Die Beamten wollten den Inhalt ihres USB-Sticks sehen. Sie weigerte sich, weil es dafür keine rechtliche Grundlage gab, und holte Polizei. Später berichtete sie, dass der USB-Stick leer war. Khadija ging es um das Recht. Im Dezember 2014 wurde sie erneut verhaftet. Der Vorwurf, sie soll ihren Ex-Freund in den Suizid getrieben haben. Eine absurde Anklage, sagen Beobachter, Freunde, Kollegen. Khadija Ismailova ist eine lästige Botschafterin. Ihre Festnahme passt perfekt zu den Bemühungen der aserbaidschanischen Regierung, regimekritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, erklärte etwa Human Rights Watch. Dieser Schritt trägt die gleiche Handschrift wie andere Versuche, die freien Medien in Aserbaidschan mundtot zu machen. Khadija Ismailova ist eine der letzten unabhängigen Stimmen im Land, sagt Amnesty International. Im Sommer 2015 wurde sie in Baku zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Wenige Minuten nach dem Urteil postete das OCCRP auf seiner Homepage: Heute hat die aserbaidschanische Regierung Khadija Ismailova zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Sie denken, das wird uns davon abhalten, weiter zu berichten. Wird es nicht. Tatsächlich findet Miranda Patrucic, die gemeinsam mit Khadija beim OCCRP arbeitet, auch in unseren Daten die Familie des aserbaidschanischen Autokraten Ilham Aliyev. Khadija Ismailova lag mit ihren Berichten richtig. Nicht, dass wir daran gezweifelt hätten, aber was wir nun vor uns sehen, zeigt, dass sie damals nur die Spitze des Eisbergs beschrieben hat. Unsere Dokumente zeigen unter anderem, dass Aliyevs Frau und, welch Ironie, der aserbaidschanische Minister für Steuern über eine panamaische Stiftung auf das größte Unternehmenskonglomerat des Landes, die Atta Holding, Einfluss hatten. Zu dem Konzern gehören Banken, Hightech-Firmen, Reisebüros, Versicherungen. Es gibt fast keinen Bereich, in dem die Firma nicht mitmischt. Die Gewinne des Konzerns flossen demnach zumindest zeitweise über ein kompliziertes Geflecht von britischen und panamaischen Firmen sowie Stiftungen auch an 2 Töchter und einen Sohn Aliyevs. Anmerkungen? Ilham Aliyev und seine Familie antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Außerdem stoßen die OCCRP-Kolleginnen und Kollegen auf eine Firma namens Exaltation Limited, die erst 2015 von Töchtern Aliyevs gegründet wurde. Präsident Aliyev wird nicht begeistert sein, wenn das ans Licht kommt. Und auch für Mossack Fonseca dürfte diese Art von Kunden eher geschäftsschädigend sein.